Meine Güte, ist das ein Wetter. Na, was gibt's denn? Mein Motor. Ich habe den Wagen mit letzter Kraft hierher gequält. Schon gehört. Kann ich den Wagen hier reparieren lassen? Natürlich. Wofür haben wir schließlich eine Reparaturwerkstatt? Aber kommen Sie doch rein. Hier draußen ist es ja nicht auszuhalten. Ja, danke sehr gern. So, jetzt werde ich gleich mal Ihren Namen notieren. Nehmen Sie doch Platz. Von mir aus können Sie gerne warten, bis der Regen etwas nachgelassen hat. Ich warte lieber, bis der Wagen repariert ist. Oh, na, da muss ich Sie aber enttäuschen. Es tut mir leid, aber es wird heute nicht mehr gehen. Ist ja schließlich Sonntag, nicht wahr? Ich wollte heute Abend noch in London sein. Na, dann fahren Sie doch mit dem Vorortzug. Ist ja nicht weit. Oder Sie können auch hier in Illingham übernachten. Ja, wir haben ein gutes Hotel, den Goldenen Schwan. Saubere Zimmer, bequeme Betten und sehr zivile Preise. Hübsche Zimmermädchen. Na, da machen Sie sich mal gar keine Hoffnung. Die haben hier nur ein einziges Zimmermädchen, das ist schon über 50. Ach, so kommt eins zum anderen. Ein schwarzer Sonntag. Naja, kann ich schnell nach London telefonieren? Ich möchte meiner Haushälterin Bescheid sagen. Gern, der Apparat steht dort drüben. Aber bitte vorher sagen Sie mir noch, wie Sie heißen, damit ich den Reparaturschein ausfülle. Selbstverständlich. Mein Name ist Paul Cox. Nun ja, meine Damen und Herren, ich habe also wieder einmal die Ehre und das Vergnügen. Nein, ich fürchte, es wäre übertrieben zu sagen, es sei mir ein Vergnügen. Denn noch heute denke ich mit einem gewissen Schauder an die Erlebnisse, die diesem rein zufälligen Aufenthalt in Illingham folgen sollten. Sie waren alles andere als vergnüglich, im Gegenteil. Es wurde die heißeste Suppe, die ich je ausgelöffelt hatte. Es wäre zweifellos besser gewesen, ich hätte mich bei der Wahl zwischen dem staatlichen Eisenbahnvorortverkehr und dem Goldenen Schwan für die erste Möglichkeit entschieden. Aber da saß ich nun einmal in Illingham, einem Nest vor den Toren Londons, das manche Leute verträumt, die Mehrzahl aber öde nennen würde, und stand vor dem Problem, was ich mit dem kläglichen Rest des verpfuschten Sonntages anfangen sollte. Ein Problem, das auch der Portier des Goldenen Schwans nicht zu lösen vermochte. Wir haben zwei Kinos hier, Sir. Die Vorstellungen haben allerdings schon begonnen. Ja, und außer den Kinos? Es gibt eine Bar. The Bloody Henry. Hm. Sie soll ganz gemütlich sein. Mittwoch und Samstag spielt dort sogar ein Pianist. Heute ist Sonntag. Eben. Und dann hätten wir noch ein Bierlokal. Das Nachtleben von Illingham schlägt ja hohe Wogen. Da bleibe ich wohl besser im Hotel. Ach, übrigens, eine Dame wartet auf Sie, Sir. Eine Dame? Ja, schon seit anderthalb Stunden. Wie reizend von Ihnen, dass Sie mir so prompt Bescheid geben. Ja, die Dame wollte nicht, dass ich Sie benachrichtige, Sir. Und wer ist die Dame? Sie hat ihren Namen nicht genannt. Aber wenn ich mir erlauben darf, das zu sagen, sie ist sehr hübsch. Diese Nachricht höre ich gern. Und wo wartet dieses begehrenswerte Geschöpf? Dort drüben, unter dem Gummibaum, Sir. Na, das ist doch keine Dame, sondern eine entschieden höhere Tochter. Je nun. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, aber ich habe eben erst vernommen, dass Sie mich sprechen wollten. Ich? Oh nein, das ist ein Irrtum. Aber der Portier sagte mir doch ausdrücklich, dass... Nein, da hat er übertrieben. Alle Hotelportiers übertreiben. Sie meinen es nicht böse, aber es liegt wohl an Ihrem Beruf. Aber wenn Sie nun schon einmal hier sind, bitte setzen Sie sich doch, Mr. Cox. Immerhin kennen Sie meinen Namen. Ja, natürlich. Sonst hätte ich mich doch bei dem Portier nicht nach Ihnen erkundigen können. Welch charmantes Beispiel weiblicher Logik. Eben haben Sie noch bestritten, den Portier nach mir gefragt zu haben. Oh, doch, ich habe ihn gefragt, selbstverständlich. Aber ich habe kein Wort davon gesagt, dass ich Sie sprechen will. Ich habe mich nur erkundigt, ob Sie im Hotel wohnen. Und warum bitte? Ja, was soll man schon tun bei diesem schrecklichen Wetter? Ich wollte wissen, wie Sie aussehen, und wenn Sie mir gefallen hätten, dann hätte ich vielleicht mit Ihnen sprechen wollen. Aber vorher weiß man das ja nie so recht, nicht? Na und, habe ich die Prüfung bestanden? Ich spreche doch schon mit Ihnen. Herzlichen Dank. Nein, das will noch gar nichts heißen. Bis jetzt kenne ich ja nur Ihre Maske. Jeder Mensch hat eine Maske, hinter der er sich so lange wie möglich versteckt. Ich bin immer so, wie ich bin. Und wer sind Sie denn, wenn ich fragen darf? Ich meine, haben Sie auch so etwas wie einen Namen? Ja, natürlich, ich heiße Emily oder Constance oder manchmal auch Patricia. Aha. Aber das ist nie so ganz bestimmt. So. Heute zum Beispiel heiße ich Esmeralda. Nein. Ah, es gibt so viele hübsche Namen, dass ich eigentlich gar nicht weiß, welcher mir am besten gefällt. Wenn Sie eine Frau wären, Mr. Cox, würden Sie dann gerne Winifred heißen? Oh, nein, ich glaube kaum. Sehen Sie? Deswegen heiße ich auch nie so. Übrigens, vor dem Whisky hier muss ich Sie warnen, aber der Brandy soll ganz ausgezeichnet sein. Oh, pardon. Darf ich Ihnen in diesem Fall auch einen bestellen? Nein, danke. Ich trinke lieber Pfefferminzlikör. Pfefferminzlik. Naja, ich nein. Portier? Sir? Einen Pfefferminzlikör. Und einen Brandy, bitte. Danke. Na, und was treiben Sie hier, Miss Esmeralda? Das war ja der Name für heute, nicht wahr? Ja. Ich warte. Und worauf warten Sie? Dass es 9 Uhr wird. Sie warten doch auch, nicht wahr, Mr. Cox? Glauben Sie? Ich weiß es. Sie wollten eigentlich heute Abend schon in London sein, aber dann hatten Sie eine Autopanne und jetzt müssen Sie warten, bis Ihr Wagen in Ordnung ist. Stimmt's? Na, Sie wissen ja recht gut über mich Bescheid. Man hört vieles, wenn man die Ohren offen hält. Ich weiß übrigens noch viel mehr über Sie. Sie haben vor 3 Jahren eine private Spielbank in Kensington gesprengt, nicht wahr? Also ich finde, Sie haben jetzt lange genug um den heißen Brei herumgeredet. Es wird Zeit, dass Sie mir sagen, was Sie von mir wollen. Jetzt haben Sie schon ein ganz kleines bisschen von Ihrer Maske fallen lassen. Aber das gefällt mir gar nicht schlecht, Mr. Cox. Man sagt ja auch, dass Sie eiserne Nerven haben. Das war beim Poker, nicht wahr? Vor 3 Jahren in Kensington. Und wenn es blinde Kuh gewesen wäre, ich meine, was kümmert das Sie? Ach, es war bestimmt sensationell. Ich wäre zu gerne dabei gewesen, aber damals war ich leider noch zu jung. Ich spiele erst seit 1 Jahr. Was, Sie spielen? Oh, leidenschaftlich. Oder was glauben Sie, wo ich all die Dinge über Sie erfahren habe? Aber ich bevorzuge Roulette. Es ist abwechslungsreich und strapaziert nicht so die Nerven. Ja, deswegen bin ich doch auch in Illingham. Allmählich wird es lustig. Sie sind hierher gekommen, um zu spielen? Aber natürlich, das habe ich doch gesagt. Ich warte nur noch, bis es 9 Uhr wird und dann öffnet der Spielsalon. Ja, das heißt, Salon ist natürlich ein bisschen zu viel gesagt. Es ist alles ein bisschen behelfsmäßig, nicht für so große Spieler wie Sie. Illegal natürlich, in einem Privathaus, aber streng reell. Aha. Na, möglicherweise ist Illingham doch nicht so ein trostloses Nest, wie ich angenommen habe. Glauben Sie, dass Sie mich als Gast einführen könnten? Was, Sie wollen doch nicht etwa mitkommen, Mr. Cox? Ich würde Ihnen sogar einen Pfefferminzlikör spendieren. Dankeschön. Ja, hier scheinen wir ja innerhalb nützlicher Frist doch nichts zu bekommen. Oh, Mr. Cox, Sie müssen verflixt aufpassen, dass ich mich nicht in Sie verliebe. Ja, da war es also wieder einmal passiert, dass ein welterfahrener, erwachsener Mann von einem kleinen Mädchen um den Finger gewickelt wurde. Aber bitte, rümpfen Sie jetzt nicht empört die Nase. Sie hatte zwar keinen richtigen Namen, aber also sonst alles, was ein Mädchen ihres Alters haben sollte. Und ich behaupte ja auch gar nicht, dass ich mich nicht um den Finger wickeln lassen wollte. Wir brachen also auf. Sie nahm mich in ihrem Wagen mit einem schnittigen, zitronengelben Ferrari Sport und landeten nach ungefähr 10 Minuten vor einer hässlichen, altmodischen Villa. Etwas außerhalb von Illingham. Das Interieur war genauso hässlich, aber nicht ungemütlich. Und, wie gefällt es Ihnen hier? Es sieht ganz munter aus. Mhm. Wem muss ich mich denn jetzt vorstellen? Ach, niemanden. Man fragt hier nicht nach dem Namen der Gäste. Tun Sie ganz harmlos so, als ob Sie seit Jahren hier ein- und ausgingen. Guten Abend, Mr. Cox. Herzlich willkommen. Guten Abend. Wer war denn das? Keine Ahnung. Ich habe ihn noch nie hier gesehen. Ich schätze es aber gar nicht, wenn mich wildfremde Leute mit Namen anreden. Er ist bestimmt kein Stammgast, sonst hätte er es nicht getan. Na, eine merkwürdige Ausgabe von Mensch, der ist ja viel zu klein für seinen Anzug. Psst, er kommt zurück. Ach, Mr. Cox, ehe ich es vergesse. Wenn Sie später einmal eine Spielpause machen, hätte ich ein paar Worte mit Ihnen zu reden. Und wenn ich keine Spielpause mache? Oh, da habe ich gar keine Sorgen. Also, bis nachher. Unter Minderwertigkeitskomplexen scheint der Zwerg ja nicht zu leiden. Ach, da wollen wir der Sache doch lieber gleich auf den Grund gehen. Wenigstens steht er an der Bar. Ohne mich, Männergespräche liegen mir nicht. Ich halte Ihnen inzwischen Ihre Chips warm. Ja, ja, es dauert nicht lange. Ich schätze Männergespräche auch nicht sehr. Schon, Mr. Cox? Was darf ich Ihnen anbieten? Sie hatten mir etwas zu sagen. Ja, Mr. Cox, ganz recht. Ich höre. Warum so gereizt? Was wollen Sie von mir? Ich habe mich noch nicht vorgestellt. Sergeant Goodman von Scotland Yard. Ach, wie reizend. Sie haben ja schon einige Male mit uns zu tun gehabt, Mr. Cox. Und Scotland Yard war Ihnen gegenüber doch immer sehr fair, das müssen Sie zugeben. Oh, doch, wenn es Sie glücklich macht, ja. Diesmal möchten wir Sie um eine Gefälligkeit bitten. Und zwar um Ihre Mitarbeit in einem etwas heiklen Fall. Sie kennen sich doch in den Londoner Spielclubs einigermaßen aus. Ich weiß gar nicht, wovon Sie sprechen. Diese Lokale sind natürlich illegal. Wir wissen aber, dass sie trotzdem existieren und wir wissen ferner, dass sie, Mr. Cox, in ihnen verkehren. Genauso wie sie hier verkehren. Dass ich hier bin, ist ein reiner Zufall. Ich weiß. Aber wenn Sie nicht durch eine Autopanne in Illingham aufgehalten worden wären, hätte ich Sie mit Sicherheit heute Abend in einem der Londoner Spielclubs getroffen, nicht wahr? Bitte weiter. Sie kennen wahrscheinlich die Mosquito Bar in der Clayton Street. Ich habe nur davon gehört, ein trübes Etablissement. Im Hinterzimmer dieser Bar befindet sich, soviel wir wissen, ein Spielclub. Nichts für mich. In dieser Mosquito Bar arbeitete eine junge Dame. Sie heißt Laura Correll und war als Zigarettenmädchen angestellt. Sie ist seit 2 Tagen verschwunden. Wie traurig. Mr. Cox, es liegt uns sehr daran, mit dieser Dame in Verbindung zu treten. Andererseits wollen wir in der Mosquito Bar keinen Staub aufwirbeln. Die Leute sollen nicht merken, dass sich die Polizei für Miss Correll interessiert. Hören Sie, das ist doch Ihre Sorge. Ab heute ist es auch die Ihre, Mr. Cox. Es wird für Sie nicht schwierig sein, Miss Correll aufzustöbern. Alles, was Sie dann noch zu tun haben, ist für uns ein Treffpunkt mit ihr zu vereinbaren. Meine Antwort ist nein, Mr. Goodman. Und damit, denke ich, ist unser Gespräch beendet. Es hat mich sehr gefreut. Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin. Moment. Ich bin ermächtigt, Ihnen für Ihre Spesen und sonstigen Mühen eine Summe von 100 Pfund zu übergeben. Na, so teuer kann die Moskitobar gar nicht sein. Sollten Sie es jedoch ablehnen, uns diese kleine Gefälligkeit zu erweisen, sehe ich mich leider gezwungen, Sie wegen unerlaubten Glücksspiels in Haft zu nehmen. Seit wann ist denn die Polizei unter die Erpresser gegangen? Es geht darum, einen Mord zu verhüten, Mr. Cox. Ach so. Na gut, ich werde es mir überlegen. Es tut mir leid, aber Sie müssen sich jetzt entscheiden. Sie haben die Wahl. Entweder Sie begleiten mich zur nächsten Polizeistation oder nach London. Sie sollen noch heute Nacht mit Ihren Nachforschungen beginnen. Das wird ja immer besser. Ich habe auch noch so etwas wie ein Privatleben. Vor knapp 2 Stunden habe ich eine zauberhafte Bekanntschaft gemacht und ich denke nicht daran. So viel ich gesehen habe, ist die Dame bereits gegangen. Was? Barman? Sir? Erinnern Sie sich an die junge Dame, mit der ich vorhin einen Pfefferminzlikör getrunken habe? Aber gewiss, Sir. Sie lässt sich entschuldigen und wünscht Ihnen noch einen angenehmen Abend. Naja, danke. Also, Mr. Goodman, worauf warten wir? Wohin darf ich Sie fahren? Na, die Moskitobar natürlich. Danke, Mr. Cox. Bitte, bitte. Übrigens brauche ich noch einige Einzelheiten, Sergeant. Was wissen Sie über Laura Correll? Wie sieht sie aus? Wie alt ist sie? Etwa 27, nicht direkt hübsch, aber ganz apart. In Ottawa, Kanada, geboren, kam vor 8 Jahren nach England. Leben Ihre Eltern noch? Hat sie Verwandte? Nur einen alten Onkel drüben in Kanada, Holzfäller, glaube ich. Das ist so ungefähr alles, was wir über Sie wissen. Nicht gerade abendfüllend. Warten Sie auf mich vor der Moskitobar? Nein. Sobald wir dort sind, stehen Sie auf Ihren eigenen Füßen. Aber jetzt möchte ich Ihnen noch Ihre 100 Pfund geben. Hier, wollen Sie bitte nachprüfen? Na, danke, ich glaube Ihnen noch so. Brauchen Sie eine Quittung? Das hat keine Eile. Sie können sie morgen mit Ihrem Rapport zusammen einreichen. Aber hier, nehmen Sie das. Eine Pistole? Ich glaube nicht, dass Sie sie brauchen. Aber es gibt immer ein beruhigendes Gefühl. Die Moskitobar war so voll wie eine italienische Straßenbahn zur Hauptverkehrszeit. Nur nicht so gemütlich. Aber das Publikum war atemberaubend. Was immer Laura Correll bewogen haben mochte, aus dieser Spelunke zu verschwinden, sie hatte mein volles Verständnis. Trotzdem konnte man nicht behaupten, dass es hier hoch herging. Die Leute waren merkwürdig ruhig, stierten in ihre Gläser und schienen sich an eine Geheimparole zu halten, wonach es bei Strafe verboten war, sich zu amüsieren. An einem Ecktisch fand ich noch einen leeren Stuhl neben einer altgewordenen Großstadtpflanze. Verquollene Karpfenaugen, ein aufgedunsenes Gesicht, fettige Haarsträhnen und eine Oberweite von sensationellen Ausmaßen gaben ihr die Grazie eines Albtraums. Genieren Sie sich nicht, junger Mann. Setzen Sie sich. Ich beiße nicht. Na, na, ich bin nicht ganz sicher. Hast du das gehört, Max? Ist nicht sicher. Ich habe Sie noch nie hier gesehen. Na, kein Wunder. Ich war lange Zeit in Kanada. Ich heiße Lizzie. Und das ist Max. Ah, Ihr Vater. Hallo, Max, wir haben Besuch. Oh je. Oh, da schläft wieder. Kein Wunder, dass die Geschäfte schlecht gehen. Sind Sie Stammgast hier? Seit 14 Jahren. Seit ich nach England gekommen bin. Ich weiß auch nicht, warum ich so an dieser Bude hänge. Wenn Sie etwas trinken wollen, müssen Sie den Kellner rufen. Von allein kommt er nicht. Aha. Hallo. Kellner. Wenn Sie Jim rufen, kommt er schneller. So. Hey, Jim. Ja. Was soll es denn sein? Na, was würden Sie mir empfehlen? Bei uns ist alles gut. Wunderbar. Dann versuchen wir es halt mit einem Whisky. Einem doppelten. Ich trinke einen mit. Bloß, damit es nicht so ungesellig aussieht. Zwei doppelte Whisky. Wenn es Ihnen nicht recht ist, zahle ich selber. Nein, nein, nein, nein. Soll nicht so aussehen, als ob ich mich aufdränge. Aber nein, Lizzie, hören Sie. Ist schon gut. Ich freue mich ja, wenn ich nicht allein trinken muss. Aber habe ich ja wieder einmal Glück gehabt. Tja, als ich das letzte Mal hier war, vor vielen Jahren allerdings, da habe ich einen Haufen Geld gewonnen. Mit 17 und 4, ja? Im Hinterzimmer. Ich würde gern wieder einmal ein Spielchen wagen. Haben Sie nicht Lust mitzumachen, Lizzie? Doch, gern. Aber das Hinterzimmer ist leider geschlossen. Es ist außer Betrieb. Ach. Was denken Sie denn, warum der Laden hier so gerammelt voll ist? Weil das Hinterzimmer geschlossen ist. Seit 2 Tagen schon. So, 2 doppelte Whisky. Jim, der Herr glaubt mir nicht, dass das Hinterzimmer geschlossen ist. Wenn Sie Stunk haben wollen, wenden Sie sich an mich. Aber belästigen Sie nicht die Gäste. Sie haben wohl heute zu viel gefrühstückt, dass Sie sich so stark fühlen, was? Hören Sie, ich würde mit einem Angestellten dieses Hauses keine Scherze treiben. Wir haben nämlich sehr wenig Sinn für Humor. Moment, Moment, ich wollte ja nur eine kleine Partie 17 und 4 spielen. Außerdem suche ich eine alte Freundin von mir. Sie ist in diesem Lokal angestellt. Aber da ich sie hier nicht sehe, dachte ich, sie arbeitet vielleicht im Hinterzimmer. Und wie heißt Ihre Bekannte? Laura Correll. Da darf ich gleich einkassieren. Bitte? 15 Schilling ohne Trinkgeld. Laura Correll arbeitet nicht mehr hier. Und wenn Sie Ihren Whisky ausgetrunken haben, gehen Sie besser und suchen Ihre Freundin woanders. Na, mein Freund, Sie überfordern sich, Sie überfordern sich. Sie haben gehört, was ich gesagt habe. Für Ihren Whisky gebe ich Ihnen eine Viertelstunde Zeit. Eieieiei. Eine aufmerksame Bedienung habt ihr hier. Seien Sie vorsichtig. Jim war früher Berufsboxer. Oh. Und er ist geradezu wild darauf, den Leuten zu beweisen, dass er noch in Form ist. Oh, keine Angst, ich bin stark im Nehmen. Wieso mussten Sie auch ausgerechnet nach Laura Correll fragen? Ihretwegen haben wir ja das ganze Malheur. Welches Malheur? Schauen Sie sich doch um, wie die Figuren die Ohren hängen lassen. Die warten alle auf Laura. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass sie so ein fröhliches Mädchen ist. Entschuldigung. Oh, Jim, der Boxer. Sie haben sich doch nach Miss Correll erkundigt. Ja, und? Mr. Rocker möchte Sie sprechen. Geben Sie Acht, das ist der Chef. Ja, es ist gut, ich komme. Die Türe dort in der Ecke. Wir werden sehen, ob ich Ihnen zu Dank verpflichtet bin. Das ist der Herr Chef. Treten Sie näher, bitte. Jim verschwindet. Jawohl, Chef. Und mit wem habe ich das Vergnügen? Mein Name ist Peterson. Ah, bitte, Mr. Peterson, nehmen Sie Platz. Danke. Ich bin Carlos Rocker. Ich höre, Sie trinken Whisky. Ja, immer. Darf ich Ihnen ein Glas einschenken? Vielen Dank, Ihr Box-Champion hat mir nur eins bewilligt. Das dürfen Sie nicht so tragisch nehmen. Er ist ein bisschen impulsiv, der gute Jim. Ja, scheint so. Ja, aber manchmal ist das nötig. Mein Lokal ist nicht gerade ein Töchterpensionat, wie Sie wohl bemerkt haben werden. Und da brauche ich einen Mann mit starker Hand. Also, auf Ihr Wohl, Mr. Peterson. Cheerio. Gut. Und was bitte haben Sie auf dem Herzen? Ja, ich wollte eine alte Freundin besuchen. Laura Correll. Man hat mir gesagt, sie sei hier angestellt. Sind Sie richtig informiert? Darf ich fragen, woher Sie Laura kennen? Ach, das ist eine Jugendbekanntschaft. Ah, ja, ich bin mit ihr zusammen aufgewachsen. Drüben, in Kanada. Ach, ja. Ich war so eine Art Bruderersatz, wissen Sie? Aber das ist ja lange her. Mittlerweile habe ich sie völlig aus den Augen verloren. Vor kurzem jedoch war ich wieder einmal drüben und habe ihren Onkel getroffen. Ja, von dem hat sie viel erzählt. Er arbeitet irgendwo in den Wäldern, nicht wahr? Ja, das ist so ein alter Holzfäller. Ja, ein Holzfäller, ein netter Mensch, also ehrlich, rechtschaffen. Ach so, ja? Ja. Ich dachte, er sitzt im Gefängnis. Ach nein, Hat das Laura erzählt? Tja, so viel ich weiß, hat sie auch ihre Briefe immer an das Gefängnis von Toronto geschickt. Was Sie nicht sagen. Das finde ich aber doch etwas merkwürdig. Man hat mir kein Wort davon erzählt. Tja, wer spricht denn schon gern davon, dass er vorbestraft ist, ne? Na, natürlich. Natürlich, ja. Ja, wir haben viel über die alten Zeiten gesprochen, so über Bäume, Holz und... Nur als der gute Mann hörte, dass ich wieder nach London zurückkehre, hat er mir einen Haufen Grüße aufgetragen und deswegen bin ich nun da. Tja. Mein lieber Mr. Peterson, die Sache ist nun leider nicht ganz einfach. So. Laura Correll ist seit 2 Tagen nicht mehr zum Dienst erschienen. Sie hat sich weder krank gemeldet noch sonst irgendeine Nachricht gegeben und bei sich zu Hause ist sie auch nicht. Ich fürchte beinahe, sie möchte ihre Stellung bei uns aufgeben. Jedenfalls machte unsere Garderobenfrau eine solche Andeutung. Die Garderobenfrau, ja. Wie bitte? Sie können mir keinen Tipp geben, wo ich Laura finden könnte. Doch, das kann ich. Miss Correll wohnte nämlich eben bei unserer Garderobenfrau zur Untermietung. Ach so, ja. Dort ist sie ausgezogen, und zwar offenbar am selben Tag, als eine Freundin von ihr in ihr Landhaus gefahren ist. Ich weiß natürlich nichts Genaues. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass Laura in die Stadtwohnung ihrer Freundin gezogen ist. Mrs. Irena Rutherford, 16 Pennington Road. Mrs. Rutherford, 16 Pennington Road, aha. Ja. Das ist natürlich alles nur eine Vermutung von mir. Jedenfalls herzlichen Dank für die Auskunft und den Whisky, Mr. Walker. Aber bitte, gern geschehen. Auf Wiedersehen. Adieu, Mr. Peterson. Adieu. Hallo, Ihr Rocker. Dieser Cox ist eben bei mir gewesen. Ja, wer ist da? Miss Correll, sind Sie es? Ja. Ich möchte Sie gerne einen Augenblick sprechen, wenn es geht. Wer sind Sie? Kommen Sie von der Polizei? Ja. Ja, ich komme von der Polizei. Moment bitte. Ich hatte zwar damit gerechnet, dass Sie mich besuchen würden, aber mitten in der Nacht... Es tut mir leid. Ich habe Licht gesehen und war der Meinung, Sie seien noch nicht zu Bett gegangen. Ich bin eben aufgewacht. Ich schlafe in letzter Zeit ziemlich unruhig. Ich werde Sie bestimmt nicht lange aufhalten. Nun kommt es auch nicht mehr drauf an. Ich will mir schnell die Haare ein bisschen kämmen. Bitte warten Sie einen Augenblick. Mhm, gern. Ach, darf ich rauchen? Ja, selbstverständlich. Was zum Teufel? Miss Correll? Miss Correll? Hallo? Miss Correll? Jetzt hört aber die Gemütlichkeit auf. Sergeant Goodman hatte recht. Eine Pistole ist etwas Beruhigendes. Aber was nützt mir das jetzt? Das wird doch nicht der Milchmann sein. Ja, ich komm schon. Bitte? Entschuldigen Sie vielmals. Mein Name ist Kilburn. Ich wohne gleich nebenan. Verzeihen Sie, dass ich hier so eindringe. Sind Sie ein Bekannter von Mrs. Rutherford? Nein. Mir war, als hätte ich Schüsse gehört. Sie haben richtig gehört, leider. Ach du lieber Himmel. Ist etwas geschehen? Ein Unfall? Kann ich irgendwie behilflich sein? Kennen Sie dieses Haus? Ja, meines ist gleich gebaut. Wie viele Zimmer hat es? 3 Zimmer, Küche und Bad. Aha, Keller? Nein. Dann brauchen wir nicht mehr zu suchen. Suchen wonach? Nach dem Mörder. Was? Mörder? Laura? Aber... Hallo, Laura! Oh, was ist denn hier los? Guten Abend, Mr. Kilburn. Guten Abend. Wer ist dieser Mann? Ich wollte Laura Correll besuchen. Ich nehme an, Sie sind Mrs. Rutherford? Ja. Ich dachte, Sie sind in Ihrem Landhaus. Laura hat mich vorhin angerufen und dringend gebeten, zurückzukommen. Sie hatte Angst, dass irgendetwas passiert. Es ist passiert, Mrs. Rutherford. Sie kommen leider zu spät. Also, wie war das, Mr. Cox? Sie sprachen mit Miss Correll, dann gingen Sie in eines der Zimmer, um sich die Haare zu kämmen. Sie warteten so lange in der Vorhalle, dann hörten Sie die Schüsse. Ganz richtig, Kommissar. Ich riss die Türe auf und stellte anschließend fest, dass Miss Correll tot war. Daraufhin durchsuchte ich die anderen Zimmer, in der Meinung, der Mörder sei noch im Haus. Aber er war offenbar schneller als ich. Dann klingelte es und der Herr von nebenan stand da. Das sind Sie, nicht wahr? Ja, mein Name ist Kilburn. Und Sie haben den Vorfall beobachtet? Nein, beobachtet? Nein, das wäre zu viel gesagt. Ich habe die Schüsse gehört. Es muss etwa 1:15 gewesen sein. Und was taten Sie dann? Ich rannte hierher und klingelte. Haben Sie dabei jemanden aus dem Haus kommen sehen? Nein, Herr Kommissar, niemanden. Aber das will nichts heißen, denn von der Straße her kann man den Hintereingang nicht sehen. Sie kamen kurz darauf, Mrs. Rutherford. Haben Sie jemand gesehen? Nein, aber ich habe natürlich auch nicht besonders aufgepasst. Also, Mr. Kilburn, Sie klingelten. Jawohl, ja. Und dann öffnete dieser Herr dort. Ist Ihnen dabei etwas aufgefallen? Ja, also, er schien mir ziemlich verwirrt. Und er hatte die Pistole noch in der Hand. Was? Hat er eine Pistole? Ja, er hat sie zwar gleich wieder eingesteckt, aber ich habe sie deutlich gesehen. Mr. Cox? Ja, ich hatte eine Pistole in der Hand, das stimmt. Ich musste doch jeden Augenblick gewärtig sein, dem Mörder gegenüberzustehen. Darf ich die Waffe einmal sehen? Bitte. Der Lauf riecht brenzlig. Die Pistole ist vor nicht allzu langer Zeit benutzt worden. Davon ist mir nichts bekannt. Oh, es fehlen 3 Patronen im Magazin. Ja, das kann stimmen. Es waren 3 Schüsse, die ich gehört habe. 3 Schüsse. Das ist doch kompletter Unsinn. Sie sind also der Meinung, der Mörder sei aus dem Haus entwischt, während Sie noch in der Halle waren. Als ich ins Zimmer kam, war er jedenfalls nicht mehr da. Vermutlich ist er durchs Fenster geflohen oder durch die Hintertür. Haben Sie hier etwas angerührt? Nein. Sie, Mr. Kilburn? Auch nicht, nein. Und Sie, Mrs. Rutherford? Nein. Nur das Telefon, als ich die Polizei anrief. Sonst nichts. Es steht im ganzen Haus kein Fenster offen. Die Hintertür ist verschlossen. Der Schlüssel steckt innen. Der Mörder kann also das Haus nicht verlassen haben. Das verstehe ich nicht. Dann müsste er noch hier sein. Das ist er auch. Mr. Cox, Sie sind hiermit wegen dringenden Mordverdachtes verhaftet. Trotz wilden Protestes packte man mich in eine Polizeikarosse und kutschierte mich nach Scotland Yard. Dort eröffnete man mir schonend, dass Inspektor Carter den Fall übernehmen werde und ließ mich daraufhin für den Rest der Nacht im eigenen Saft schmoren. Ich kannte den Inspektor von früher. Ich wusste, dass er tüchtig war. Und gerade das erfüllte mich mit tiefer Sorge. Collins! Sergeant Collins! Schon da, Inspektor. Und? Haben Sie das Vernehmungsprotokoll gelesen? Was glauben Sie, womit ich mich die letzte halbe Stunde beschäftigt habe? Wie ich sehe, haben Sie Pfirsiche gegessen. 8 Stück. Pfirsiche sind gesund. Wenn ich Protokolle lese, muss ich mich doch irgendwie beschäftigen. Und das Rauchen hat mir meine Frau verboten. Warum denn so grimmig, Inspektor? Sie wissen genau, dass ich nicht gerne Akten lese. Noch dazu an einem Montagmorgen. Aber dieses Protokoll stimmt einen doch direkt fröhlich. Alles klar, alles einfach. Was kann sich die Polizei Schöneres wünschen, als einen auf frischer Tat ertappten Mörder? Haben Sie heute Abend etwas vor, Collins? Ja, ich gehe zum Nachtessen mit meiner Verlobten in Savoy. Freuen Sie sich, Collins, Sie werden viel Geld sparen. Bitte? Sagen Sie Ihrer Verlobten ab. Ja, aber wieso? Wir haben doch alles. Den Täter, die Mordwaffe, Zeugen. Was fehlt denn noch? Das Motiv. Wo ist Cox? In seiner Zelle. Übrigens, draußen warten noch die beiden Zeugen, der Nachbar und die Hausbesitzerin. Können Sie nach Hause gehen? Nein, ich möchte Sie noch kurz sprechen. Schicken Sie mir erst einmal den Nachbarn herein. Gern. Mr. Kilburn, wollen Sie bitte hereinkommen? Ja, natürlich. Guten Tag. Guten Tag, Mr. Kilburn. Ich bin Inspektor Carter. Nehmen Sie Platz, bitte. Danke. Warten Sie bitte draußen, Collins. Jawohl, Inspektor. Ich habe den Fall Correll übernommen. Ja, das ist mir bekannt. Wenn ich richtig informiert bin, haben Sie gegen 1:15 die Schüsse gehört. Ja. Sie sind darauf zum Tatort gelaufen. Ganz recht, Inspektor, so war es. Woher wussten Sie denn, dass die Schüsse aus dem Haus von Mrs. Rutherford kamen? Ja, Inspektor, ich bin nämlich ein starker Raucher, wissen Sie? Deswegen habe ich meist das Fenster offen, auch nachts, um den Rauch abziehen zu lassen. Und diesem Umstand haben Sie es nun zu verdanken, dass Sie den Täter so schnell ergreifen konnten. Und meinen Schnecken. Ihren, wie bitte? Ja, ich sammle Schneckenhäuschen, wissen Sie? Ach so, warum? Ja, damit war ich gestern Abend noch beschäftigt, sonst hätte ich wahrscheinlich schon geschlafen. Und durch das offene Fenster habe ich alles beobachtet, wie das Licht drüben wieder anging. Miss Correll hatte es nämlich vorher schon gelöscht, wie das Taxi vorfuhr und eben die Schüsse. Haben Sie die Ermordete gekannt? Nein, sie wohnte ja erst seit 2 Tagen im Haus von Mrs. Rutherford. Haben Sie in diesen 2 Tagen etwas Auffälliges bemerkt? Ja, nur auffällig. Hat sie öfters das Haus verlassen? Hat sie viel Besuch bekommen? Nein. Das heißt doch, ja, gestern Abend. Natürlich, Mr. Cox. Nein, vorher meine ich so gegen 22:30, da bekam sie Besuch. Haben Sie zufällig beobachtet, wer es war? Ein Herr, mittelgroß, würde ich sagen, sehr vornehm gekleidet. Mehr konnte ich nicht sehen. Kam er zu Fuß oder in einem Taxi? Oh nein, in einem Bentley. Er hielt direkt unter der Straßenlaterne, deswegen konnte ich es genau sehen. Ein roter Bentley mit einem Chauffeur in Uniform. Wie lange ist der Herr geblieben? Das weiß ich nicht. Der Wagen ist gleich wieder weggefahren und ich habe ja nicht die ganze Zeit zum Fenster hinausgeschaut. Aber um 12 Uhr war er nicht mehr da, denn da ging Miss Correll zu Bett. Woher wissen Sie denn so genau, wann sie zu Bett gegangen ist? Ja, die Badezimmervorhänge sind nicht ganz undurchsichtig. Nicht, dass man direkt etwas sehen könnte, oh nein, nur die Umrisse. Aber man kann sehen, wenn sich jemand auszieht. Aha. Wie meinen Sie? Ich hatte mich nur gefragt, warum Sie die ganze Zeit bei geöffnetem Fenster arbeiten. Vielen Dank, Mr. Kilburn. Oh, Inspektor. Collins, Mrs. Rutherford, bitte. Jawohl, Inspektor. Mrs. Rutherford, der Inspektor bitte hier. Danke. Inspektor? Carter. Guten Tag, Mrs. Rutherford. Bitte nehmen Sie Platz. Ich kann mir vorstellen, dass Ihnen der Tod Ihrer Freundin sehr zu Herzen geht. Ja. Entschuldigen Sie, ich sehe bestimmt schrecklich aus. Ganz und gar nicht. Es war eine grässliche Nacht, Inspektor. Ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand so etwas tun kann. Ausgerechnet Laura. Sie war so ein lieber Mensch. Anständig, ehrlich. Wie lange waren Sie mit ihr befreundet? Ungefähr 5 Jahre. Wo haben Sie sie kennengelernt? Bei einem Bekannten von mir. Sie war dort im Haushalt angestellt. Wir verstanden uns gleich von Anfang an sehr gut. Sie hatte sehr viel Sinn für Modedinge und Schick. Ach ja, Sie sind ja Mannke. Ich war es. Jetzt leite ich eine Mannequin-Schule. Hat Miss Correll Ihre Schule besucht? Sie hat einen Kurs mitgemacht, bevor sie die Stelle in der Moskito-Bar angetreten hat. Braucht man denn eine Mannequin-Ausbildung, um Zigarettenmädchen zu werden? Nicht unbedingt. Aber in einem Nachtlokal sollte man sich auch als Zigarettenverkäuferin zu präsentieren, verstehen, nicht? Hatte Miss Correll einen Freund oder einen Bräutigam? Nein. Keinen Liebhaber? Bestimmt nicht. Das hätte sie mir erzählt. Warum haben Sie eigentlich Miss Correll eingeladen, in Ihrem Haus zu wohnen? Ach, es ergab sich einfach. Sie lebte in einem möblierten Zimmer und ich beabsichtigte, ein paar Wochen in meinem Landhaus zu verbringen. Da waren es doch beiden geholfen. Sie hatte ein gemütliches Heim und ich jemanden, der ein bisschen nach dem Rechten sieht, die Blumen gießt und so weiter. Sie sind dann aber recht plötzlich zurückgekommen, mitten in der Nacht. War das vorgesehen? Oh nein, Laura hat mich angerufen. Warum? Das weiß ich leider gar nicht so genau. Sie war sehr aufgeregt. Ihre Stimme klang ganz anders als sonst. Sie bat mich, so schnell wie möglich zu kommen. Laura hatte Angst, das war mir klar. Und Sie sind gleich gefahren? Sofort, ja. Ich nahm mir ein Taxi, aber ich kam trotzdem zu spät. Herein! Entschuldigung, Inspektor. Ja, Collins? Ein Herr möchte Sie sprechen. Wer ist es? Ein gewisser Mr. Malone. Er sagt, er hat wenig Zeit. Christopher Malone? Doch nicht etwa der Hotelkönig. Schon möglich. Bitten Sie ihn herein, Collins. Jawohl, Inspektor. Ja. Wir haben ja alles Wesentliche besprochen, Mrs. Rutherford. Besten Dank. Gern geschehen. Wollen Sie bitte eintreten, Sir? Danke. Guten Morgen. Guten Tag, Chris. Irene? Ach, Sie kennen sich? Flüchtig, ja. Auf Wiedersehen. Bitte, Mr. Malone, nehmen Sie Platz. Um gleich zur Sache zu kommen. Ich habe gehört, dass letzte Nacht ein junges Mädchen ermordet worden ist. Eine Zigarettenverkäuferin. Darf ich fragen, von wem Sie das gehört haben? Von Carlos Roca, dem Geschäftsführer der Mosquito Bar. Dort war ja der Ermordete angestellt. Er hat mich telefonisch informiert. So, entschuldigen Sie, wie kommt Mr. Roca dazu? Ach, Sie wissen vermutlich nicht, dass die Mosquito Bar mir gehört. Ach so. Na, ehrlich gesagt, das überrascht mich etwas. Normalerweise bringt man nur große Luxushotels mit Ihrem Namen in Verbindung. Ich besitze auch eine Reihe von kleineren Lokalen, darunter eben die Mosquito Bar. Dieser Mordfall beunruhigt mich, Inspektor. Er ist peinlich und beängstigend zugleich. Haben Sie denn die Ermordete gekannt, Mr. Malone? Ich kann nicht alle Angestellten meiner Betriebe persönlich kennen, aber irgendwie fühle ich mich doch für Sie verantwortlich. Wie weit sind Sie mit Ihren Ermittlungen? Ganz am Anfang. Warum? Sie haben schon eine Verhaftung vorgenommen, höre ich? Nein, wir haben nur einen Verdächtigen vorläufig festgenommen. Einen gewissen Paul Cox. Er wurde kurz nach dem Mord am Tatort überrascht und dann... Die Einzelheiten interessieren mich nicht. Mir kommt es nur darauf an, dass... Ja, ich verstehe. Dass wir in der Presse die Moskito-Bar möglichst nicht erwähnen. Nein, dass Sie den wahren Täter ermitteln. Wie meinen Sie das? Haben Sie Veranlassung zu glauben, dass wir auf der falschen Spur sind? Ich habe nicht genug Einblick in den Fall, aber so viel scheint mir sicher. Er ist komplizierter, als Sie glauben, Chefinspektor. Schlichtinspektor, bitte. Tatsächlich? Da sollte ich mich aber an geeigneter Stelle dafür verwenden, dass Ihre Beförderung etwas beschleunigt wird. Vielen Dank. Aber ich will Sie nicht länger aufhalten. Wie gesagt, mir ist sehr daran gelegen, dass der Fall so rasch wie möglich gelöst wird. Und ich vertraue ganz auf Ihre Tüchtigkeit. Auf Wiedersehen, Inspektor. Auf Wiedersehen, Mr. Malone. Bitte, Mr. Malone. Ja? Mit anderen Worten, wenn Sie den Fall nicht zur Zufriedenheit des werten Mr. Malone lösen, wird er sich an geeigneter Stelle dafür verwenden, dass Sie von der Beförderungsliste gestrichen werden. Das ist haargenau die Sorte Besuch, die ich ganz besonders schätze. Aber was wollte er denn effektiv? Uns bitten, ein Verbrechen aufzuklären? Das tun wir ja sowieso. Nein, er hatte einen anderen Grund. Wahrscheinlich wollte er nur erfahren, wie der Mann heißt, den wir festgenommen haben. Aber warum? Um dies herauszubekommen, habe ich ihm ja den Namen genannt. Ach so. Inspektor. Was denn? Kommen Sie schnell ans Fenster. Sehen Sie doch, er steigt in seinen Wagen. Donnerwetter. Ein roter Bentley mit Chauffeur. Nicht, dass ich undankbar wäre. Oh nein. Es ist sogar stadtbekannt, dass ich ein warmes Herz habe und ein verträgliches, sonniges, weltaufgeschlossenes Wesen. Aber was diese Herren von Scotland Yard mit mir anstellten, ging mir doch entschieden über meinen ausgeprägten Sinn für Humor. Nicht nur, dass ich die halbe Nacht in der Zelle verbracht hatte, man ließ mich auch noch den ganzen Vormittag dort versauern. Und erst zur Mittagszeit, just in dem Moment, da mir der eine Wärter das Essen auftischte, kam der andere und holte mich zu Inspektor Carter. Hammelkotelettchen mit grünen Bohnen und Bratkartoffeln. Ein Jammer. Ich musste also wohl oder übel den Lunch sein lassen, was auf der anderen Seite ganz nutzbringend war. Denn mit leerem Magen schimpft es sich wesentlich besser. Mr. Cox ist der Inspektor. Ich nehme an, die Herren haben bereits gegessen. Ja, danke vielmals. Offenbar haben Sie über Ihren Mittagsschmaus die Dienstvorschriften vergessen, falls Sie überhaupt je etwas davon gehört haben sollten. Apropos hören, ich bin nicht taub. Nehmen Sie Platz und beruhigen Sie sich erst einmal. Möchten Sie vielleicht einen Pfirsich zum Dessert? Pfirsich? Ah. Collins, haben Sie dem Inspektor diese Pfirsich-Mampferei immer noch nicht abgewöhnt? Vitamine sind gesund. Ihre Sorgen möchte ich haben, hochverehrter Inspektor Carter. Sie haben nicht einmal einen Haftbefehl gegen mich. Trotzdem sperren Sie mich ein. Vorsicht, verschießen Sie Ihre Munition nicht gleich am Anfang, Mr. Cox. Sie sind vorläufig festgenommen worden, weil man Sie auf frischer Tat ertappt hat. Niemand hat gesehen, dass ich Miss Correll erschossen habe. Also kann von einer Tat gar nicht die Rede sein, geschweige denn von einer frischen. Ich hatte nicht den geringsten Grund, dieser jungen Dame ihr Existenzminimum zu rauben. Ich kannte sie ja gar nicht. Ich habe sie gestern Nacht zum ersten Mal in meinem Leben gesehen. Ja, wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, Miss Correll zu besuchen? Gar nicht, das ist es ja. Einer Ihrer Beamten hat mich auf die Idee gebracht. Wie bitte? Er hat mich zu ihr geschickt. Wer soll denn das gewesen sein? Sergeant Goodman, und ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie ihn sofort hierher bitten würden. Er wird alles aufklären. Sergeant Goodman? Ja, er hat mir zwar nicht gesagt, für welche Abteilung er arbeitet, aber... Ja, das wird sich ja feststellen lassen. Collins? Ja? Erkundigen Sie sich, wo dieser Goodman Dienst tut und veranlassen Sie, dass er sofort hierher kommt. Sofort. Sofort, Inspektor. Ja, das ändert natürlich die Situation. Wo haben Sie denn diesen Goodman getroffen? In einem kleinen, gottverlassenen Nest namens Ellingham. In einem Spielclub. Ah. Jawohl, ich hatte eine Autopanne. Im Hotel lernte ich eine junge Dame kennen, die mich in einen privaten Spielclub einführte. Und dort sprach mich Sergeant Goodman an. Und? Er bat mich im Namen von Scotland Yard um meine Mitarbeit. Nanu? Nein, gar nichts, Nanu. Goodman hat mir angedeutet, dass es darum ginge, einen Mord zu verhüten. Die Beteiligten durften aber nicht merken, dass ihnen die Polizei auf den Fersen ist. Deswegen wollte man mich einschalten. Und was sollten Sie denn tun? Eine gewisse Laura Correll aufstöbern und sie dazu bewegen, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Und Sie sind sofort losgezogen? Nein, im Gegenteil, ich habe dankend abgelehnt, worauf mir der freundliche Sergeant androhte, mich wegen illegalen Glücksspieles zu verhaften. Nein. Dass die Polizei mit Erpressertricks arbeitet, war ein neues Erlebnis für mich. Ich war dumm genug, auf den Handel einzugehen. Woher kannten Sie denn Laura Corells Adresse? Die kannte eben niemand. Sonst wäre ja meine Mitarbeit gar nicht nötig gewesen. Aber die Polizei getraute sich offenbar nicht in die Moskito-Bar. Kein Wunder übrigens. Wenn Sie den Mörder finden wollen, dann suchen Sie zuerst einmal in diesem Etablissement. Der Laden stinkt. Sie waren also dort? Ja. Ich habe mit dem Chef gesprochen. Mit Mr. Malone? Malone? Nein. Der Mann heißt Rocker. Der Geschäftsführer? Möglich. Jedenfalls erfuhr ich von ihm, dass Miss Correll zwei Tage vorher ihre Arbeit aufgegeben hatte und wahrscheinlich bei ihrer Freundin Mrs. Rutherford wohnte. Na, den Rest kennen Sie ja. Tragen Sie eigentlich immer eine Pistole bei sich? Nein, das war auch nicht meine eigene. Sergeant Goodman hatte sie mir gegeben, aber ich habe sie nicht benutzt. Trotzdem fehlen drei Patronen im Magazin. Doch was soll ich machen? Vielleicht im Fundbüro nachfragen, ob sie dort abgegeben worden sind? Ja, Collins? Ich habe mit dem Personalbüro telefoniert. Und? Einen Sergeant Goodman gibt es nicht bei Scotland Yard. Na, in einem Punkt jedenfalls hat Cox die Wahrheit gesagt. Ein trübes Etablissement. Das kann man wohl sagen. Guten Abend. Einen Tisch für zwei, oder erwarten Sie noch Damen? Danke, wir wollten eigentlich nur den Geschäftsführer sprechen. Ach so, Vertreter. Also dann, kommen Sie mit. Um diese Zeit ist der Chef noch zu sprechen. Wenn der Rummel erst einmal losgeht, ist es aus. Zwei Vertreter, Chef. Bitte. Guten Abend. Sie sind Mr. Rocker? Ja. Fassen Sie sich kurz, bitte. Was haben Sie mir anzubieten? Ich bin Inspektor Carter von Scotland Yard. Das ist Sergeant Collins. Oh, ja. Ja, dann kann ich mir schon denken, weswegen Sie kommen. Nehmen Sie bitte Platz, meine Herren. Danke. Oh, eine entsetzliche Geschichte. Ich war wie vor den Kopf gestoßen, als mich Ihre Beamten heute früh holten. Ich musste ja die arme Laura identifizieren. Grauenhaft. Sie war so jung und lebenslustig. Haben Sie sie gut gekannt? Sie hat zwei Jahre bei mir gearbeitet. Wurde sie Ihnen damals von einer Stellenvermittlung geschickt? Nein, sie kam mit einer persönlichen Empfehlung von Christopher Malone. Ach nein. Ja, das ist der Besitzer der Bar. Ja, ich weiß, ich weiß. Kümmert sich Mr. Malone immer persönlich um das Personal? Nein, ich habe mich auch etwas gewundert. Sonst tut er so etwas nie, aber warum sollte ich ihm den Gefallen nicht tun, nicht? Was für ein Mensch war Laura Correll? Oh, tadellos, feinfühlig, überall beliebt. Ich werde mir das nie verzeihen können. Was bitte? Ich bin ja schuld an der ganzen Sache. Sie? Ja, der Mann, der sie umgebracht hat, war kurz vorher bei mir. Aber ich habe eben nicht geschaltet. Und warum hätten Sie schalten sollen? Ja, weil er sich so merkwürdig benommen hat. Er stellte sich als Mr. Peterson vor und behauptete, ein alter Jugendfreund von Laura zu sein. Und ich, Trottel, habe mich breitschlagen lassen und habe ihm die Adresse gegeben. Erst als er weggegangen war, fiel mir ein, dass ich ihn schon einmal irgendwo gesehen hatte. Er ist ein bekannter Spieler, müssen Sie wissen. Und Sie haben einen illegalen Spielsalon im Hinterzimmer, nicht wahr? Das ist längst vorbei. Also ich mache mir die schwersten Vorwürfe, Inspektor. Ich hätte Laura anrufen sollen oder die Polizei. Aber wer hätte denn noch ahnen können, dass dieser Cox einen Mord vorhatte? Miss Correll hatte die Arbeit bei Ihnen aufgegeben. Ja, vor drei Tagen. Warum? Das weiß ich nicht. Sie hatte mir die ganze letzte Zeit nicht gefallen. Sie war so nervös und so zerfahren, kam nicht mehr pünktlich zum Dienst, ging früher nach Hause und dann blieb sie ganz fort, ohne Entschuldigung. Und Sie haben wirklich keine Erklärung dafür? Nicht die geringste. Aber vielleicht fragen Sie mal unsere Garderobenfrau, Mrs. Plumbury. Laura hatte bei ihren Untermiete gewohnt. Wenn Sie wollen, kann ich Sie rufen lassen. Danke, Mr. Rocker. Bemühen Sie sich nicht. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Inspektor, Sergeant. Und falls Sie mich brauchen sollten... Wir werden Sie zu finden wissen, Mr. Rocker. Na, Collins? Ist Ihnen etwas aufgefallen? Eine widerliche Atmosphäre. Mhm. Und außerdem ein Lügenlist. Ja, ich weiß, was Sie meinen, Inspektor. Christopher Malone. Angeblich hat er die Ermordete nicht gekannt. Trotzdem wurde sie auf seine persönliche Empfehlung hin angestellt. Ja. Und noch jemand hat die Wahrheit auf den Kopf gestellt. Mrs. Rutherford. Sie behauptet eine sehr eigenartige Freundschaft, finden Sie nicht? Ein kleines Zigarettenmädchen in einem Bumslokal und die wohlhabende Besitzerin einer Mannkernschule mit Stadtwohnung und eigenem Landhaus. Wollen Sie jetzt mit der Garderobenfahr sprechen? Nein, im Moment nicht. Mich interessiert viel das mehr... Das Landhaus von Mrs. Rutherford. Ich habe auf der Karte nachgesehen. Ungefähr eine halbe Stunde Fahrzeit. Na, ausgezeichnet, Collins. Worauf warten wir? Chef, das waren keine Vertreter. Ich weiß. Ja, wissen Sie auch, wo Sie jetzt hinfahren? Zu Irena Rutherford. Ach, wie unangenehm. Da wird sich die gute Irena aber freuen. Chef, ich finde... Aber was findest du, Jim? Es könnte ja Folgen haben, nicht wahr? Ich meine, Sie sollten Mrs. Rutherford warnen, Chef. Warum? Wer hat uns denn gewarnt? Ich glaube, es hat geklingelt. Lass es doch klingeln, wer kann das schon sagen? Hey, wir wollen nicht gestört werden. Leslie, bitte sei nett und öffne. Gern, Irena, ja. Oh, willkommen, Gentlemen, willkommen. Ich hoffe, Mrs. Rutherford wird sich über Ihren Besuch freuen. Wir kommen von Scotland Yard. Großartig. Kinder, hört mal her. Die beiden Figuren behaupten, von Scotland Yard zu kommen. Ganz neue Idee, wie? Ruhe, Kinder! Ich bitte euch, macht nicht solchen Lärm. Leslie, du bist nicht idiotisch. Die Herren kommen wirklich von Scotland Yard. Was? Entschuldigen Sie bitte, Inspektor. Ich gebe eine kleine Party und... Ich hätte es mir noch beinahe gedacht. Ich bitte untertänigst um Entschuldigung, Sir. Ich wollte Sie bestimmt nicht beleidigen. Das können Sie gar nicht. Mrs. Rutherford, wäre es möglich, Sie etwas außerhalb dieses Getöses zu sprechen? Gern, hier drüben bitte. Leslie, sorgt bitte dafür, dass hier ein bisschen Ruhe herrscht. So, bitte. Gut, Irena, gut. Entschuldigung. Kinder, seid etwas ruhiger. Es beruhigt mich zu sehen, dass Sie sich den Tod Ihrer Freundin nicht allzu sehr zu Herzen genommen haben. Ich konnte die Party nicht mehr absagen. Als ich nach Hause kam, waren die ersten Gäste schon da. Aber setzen wir uns doch. Ich hoffe, Sie sind mit Ihrer Untersuchung weitergekommen. Danke, ich bin zufrieden. Leider wird unsere Arbeit immer wieder durch Leute erschwert, die nicht die Wahrheit sagen. Tatsächlich? Das finde ich aber dumm. Ich auch. Nehmen wir zum Beispiel Sie, Mrs. Rutherford. Mich? Ja. Sie sagten, Laura Correll sei in ihr Stadthaus gezogen, um dort ein wenig nach dem Rechten zu sehen, die Blumen zu gießen etc. Ja und? Ist das so wichtig? Warum haben Sie gelogen? Ja, ich gebe zu, es stimmt nicht ganz. Ich wollte das Andenken der Toten nicht beschmutzen und dann hatten Sie ja auch den Täter schon. Oder haben Sie ihn etwa nicht? Warum also haben Sie Laura Correll beherbergt? Sie hat mich darum gebeten. Weshalb? Sie war verzweifelt. Irgendetwas hat sie völlig aus der Bahn geworfen. Und was bitte? Ein Mann. Sie war schon die ganze Zeit über etwas merkwürdig. Vor 3 Tagen kam sie zu mir in aller Herrgottsfrüh und bat mich um Hilfe. Jemand sei hinter ihr her, sie müsse sich verstecken. Hat sie den Namen des Mannes erwähnt? Das hat sie ja. Aber er ist mir entfallen. Er ist äußerst wichtig, Mrs. Rutherford. Es war ein ziemlich alltäglicher Name. Er wird mir bestimmt wieder einfallen. Dann rufe ich Sie an. Ich wäre Ihnen sehr dankbar. Miss Correll zog also zu Ihnen. Und dann? Zunächst schien alles gut zu gehen. Noch gestern vor Mittag telefonierten wir zusammen und da war sie sehr glücklich und zufrieden. Aber in der Nacht rief sie, wie gesagt, noch einmal an und behauptete, der Mann habe herausgefunden, wo sie wohne und sie vergehe vor Angst. Ich bin sofort in die Stadt gefahren, aber... Ja, ich weiß. Sie waren mit Laura Correll sehr eng befreundet, nicht wahr? Ja. Dann kennen Sie wohl auch Ihren weiteren Freundeskreis und Ihre Bekannten. Laura lebte sehr zurückgezogen. Ich glaube, ich war ihre einzige Freundin. Hat sie je den Namen Cox erwähnt? Nein, nie. Oder Goodman? Goodman? Moment. Ja, ich glaube, so hieß der Mann. Welcher Mann? Der Mann, vor dem Laura solche Angst gehabt hat, vor dem sie sich versteckt hat... Dieser Mann hieß Goodman.